يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. O die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellbogen und streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Dies ist also hier die Beschreibung des Wudu, die rituelle Waschung, die wir für das Gebet verrichten, um uns in einen rituellen Zustand der Reinheit zu bringen, der für das Gebet erforderlich von Allah gemacht wurde. Ja, und auch das gehört also zu dem Bund mit Allah. Ohne das Verrichten der Waschung ist das Gebet nicht akzeptiert und somit nicht gültig. Und es ist aber Allahs Barmherzigkeit, dass er uns lehrte, den Wudu zu verrichten. Wir waschen uns die Hände und werden somit, waschen wir weg die gesamten Unreinheiten und Bakterien, die sich vielleicht da mehrmals am Tag auch drauf festsetzen können. Wir waschen uns das Gesicht und erreichen damit auch eine gewisse Frische und natürlich auch die Reinheit. Wir spülen uns Mund und Nase aus und wir wissen, durch das Atmen werden allerlei Verunreinigungen und Bakterien aufgenommen, die damit auch rausgespült werden. Und somit auch ein Grad der Reinheit erreicht wird, der ansonsten vielleicht nicht möglich wäre. Und das sind alles nur Aspekte der äußerlichen Reinheit. Ja, also natürlich die Füße wascht man sich auch. Und ja, wir sind jetzt nicht ins Detail gegangen. Aber all das sind nur die äußerlichen Reinheiten, die für das Gebet notwendig gemacht wurden. Und die innere Reinheit, die dann im Gebet angestrebt wird. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das Gebet 5-mal am Tag damit verglichen, dass wenn einer von uns vor seinem Haus einen Bach fließen hätte und er sich 5-mal am Tag dort drin baden würde, würde irgendeine Verunreinigung an ihm noch übrig bleiben. Nein, das würde sie nicht. Und wenn ihr im Zustand der Unreinheit seid, dann reinigt euch. Und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise oder jemand von euch vom Abort kommt oder ihr Frauen berührt habt und dann kein Wasser findet, so wendet euch dem guten Erdboden zu und streicht euch damit über das Gesicht und die Hände. Ja, hier ist also die Ersatzrituelle Waschung in Anführungsstrichen angesprochen, der Tayammum, der angeboten wird von Allah, bei all der Wichtigkeit von Wudu mit Wasser. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Dien trotzdem einfach gemacht, wenn es mal kein Wasser geben sollte oder wenn es nicht möglich ist, das vorhandene Wasser zu benutzen, aufgrund von Krankheit zum Beispiel, dann kann man dieses Ersatzritual kann man dann verrichten, welcher Tayammum genannt wird, und zwar gute Erde soll man sich ihr zuwenden. Ja, wie das im Detail dann genau aussieht, welche Oberflächen alles dafür in Ordnung sind, das werdet ihr in Fiqh, also in den Gesetzmäßigkeiten, nochmal genau, inshallah, nachlernen. Hier wollen wir nur die Aya verstehen. Und die Erde hat Eigenschaften, die Unreinheiten und Bakterien reinigt. Ja, da gab es doch mal auch einen Chirurgen, der nach dem Gebrauch seiner Instrumente sie in der Erde begrub, ja, um sie somit zu reinigen. Wir wissen auch, dass in den Dörfern, nicht mehr jetzt in der modernen Welt vielleicht nicht mehr, aber in weniger entwickelten Ländern, dass in den Dörfern, wo die Erde immer noch als eine Art Desinfektionsmittel benutzt wird. Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass all die chemischen Mittel, die wir da so benutzen, durch deren Gebrauch verunreinigen wir auch das Grundwasser und somit auch unsere Nahrung und bringen Schadstoffe zurück, die unsere Mägen so auf eine solche Art und Weise ermüdet und auch zu Krankheiten führt, wie uns allen auch mehr oder weniger bekannt ist. Im Tayammum ist es auch genug, nur das Gesicht und die Hände zu bestreichen oder über sie zu streichen, was die Füße und die Arme etc. angeht, dann ist das nicht Teil von Tayammum. Ja, und wir sehen also, Wudu ist wichtig. Trotzdem hat Allah uns wieder in Fällen der Krankheit und anderen Ausnahmefällen uns wieder leicht gemacht, dass wir den Dien, die Religion befolgen können, und hat uns diese Ersatzleistung angeboten. Die Gunst, die Allah jetzt anspricht, ist: Allah will euch keine Bedrängnis auferlegen, sondern er will euch reinigen und seine Gunst an euch vollenden. Diese Gunst hier ist Al-Islam. Allah will den Islam an uns vollenden, auf das ihr dankbar sein möget. Ja, und da sagen wir vielleicht dankbar. Ja, das sind ja alles Regeln, die uns auferlegt werden. Und wenn ein Befehl uns gegeben wird, dann spüren wir ja eigentlich manchmal sogar so eine Art Enge. Ja, und Dankbarkeit ist hier aber gemeint, dass wenn wir dann irgendwann mal den Nutzen von dem sehen, was Allah uns auferlegt hat, dann werden wir inshallah Dankbarkeit verspüren. Ja, und es ist auch eine Gnade, dass Allah uns den Wudu zur Pflicht gemacht hat. Wie viele von uns würden sich so oft waschen, wenn es nicht Pflicht wäre von Allah? Ja, wenn es zum Beispiel uns überlassen werden würde, dass nein, wer von euch möchte, kann das tun, wer nicht, der muss es nicht machen, dann würden die wenigsten von uns so viel Willenskraft aufbringen, diese Taten zu verrichten. Deswegen sind wir Allah dankbar, dass er uns die Möglichkeit gibt, Wege zu benutzen, ihm und seine Zufriedenheit zu finden. Und gedenkt Allahs Gunst an euch und des Abkommens, das er mit euch getroffen hat, als ihr sagtet, wir hören und gehorchen. Und fürchtet Allah, gewiss, Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Ja, er weiß nämlich auch, mit welcher Absicht und mit welchem Herzen man die Befehle Allahs entgegennimmt. Ja, mit dem Willen zu gehorchen oder mit dem Willen nicht zu gehorchen. O, die ihr glaubt, seid Wahrer der Sache Allahs als Zeugen für die Gerechtigkeit. Und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, soll euch ja nicht dazu bringen, dass ihr nicht gerecht handelt. Handelt gerecht, das kommt der Gottesfurcht näher. Und fürchtet Allah, gewiss, Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Ja, wir sehen also wieder, Gerechtigkeit ist ein absolutes Urprinzip, ohne geht gar nicht. Gerechtigkeit ist wie das A und O, das ist etwas, was den Gläubigen ausmacht, dass er sich von Ungerechtigkeiten fernhält. Und es hier wird uns nochmal gesagt, und zwar Ungerechtigkeit ist Ungerechtigkeit, egal gegen wen sie sich richtet. Allah hat denen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, versprochen, dass es für sie Vergebung und großartigen Lohn geben wird. Diejenigen aber, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind Insassen des Höllenbrandes. O ihr, die ihr glaubt, gedenkt Allahs Gunst an euch, damals, als gewisse Leute vorhatten, ihre Hände nach euch auszustrecken, worauf er ihre Hände von euch zurückhielt, und fürchtet Allah, und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Der Hintergrund dieses Verses ist, dass von Ibn Abbas radiallahu anh überliefert wird, dass die jüdischen Nachbarn in Medina von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luden ihn und einige Gefährten einmal zum Essen ein und wollten dort dann ihn und seine Gefährten auf einmal plötzlich angreifen und einen verheerenden Schlag somit auf die Gläubigen ausüben. Doch durch die Eingebung Allahs wurde der Gesandte sallallahu alaihi wasallam rechtzeitig gewarnt und sie standen auf und verließen diesen Ort. Ja, also hier wird also gesagt, dass wer auf Allah vertraut, dann kommt zu ihm Hilfe und manchmal von dort, von wo man es nicht erwarten würde. Also Allah kann sogar eine Eingebung geben und das ist der besondere Schutz Allahs, den er seinen besonders Auserwählten zukommen lässt. Allah hatte ja mit den Kindern Israels ein Abkommen getroffen. Und wir beriefen von ihnen 12 Obmänner. Und Allah sagte, ich bin mit euch. Wenn ihr das Gebet verrichtet, die Abgabe entrichtet, an meine Gesandten glaubt und ihnen beisteht und Allah ein gutes Darlehen gebt, werde ich euch ganz gewiss eure bösen Taten tilgen und euch ganz gewiss in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen. Wer aber von euch danach ungläubig wird, der ist wirklich vom rechten Weg abgeirrt. Walaqad أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. نقيبا ist hier, sind die Obmänner, die Aufseher, die Gruppenleiter, würden wir im modernen Sinne vielleicht sagen. Also das war der Stamm Israels mit 12 Stämmen. Und Musa a.s. nach dem Befehl Allahs ernannte dann von jedem Stamm einen Hauptvorsteher und schaffte somit eine Ordnung und eine Disziplin und eine Anordnung, die vorher nicht vorhanden war, um natürlich dann noch effizienter und noch gründlicher und noch wirksamer eine Erziehung, Belehrung, Unterweisung durchführen zu können. Ja, der Imam, wie wir auch manchmal sagen, Imam wie Vorbeter oder Leiter oder Führer einer Gruppe, das ist was anderes. Naqib ist etwas anderes. Die Naqib unterstehen dem Imam. Das heißt, diese 12 Stammesaufseher, Stammesvorsitzenden, die unterstanden dann wieder der Aufsicht von Musa a.s. und sie mussten ihm also Bericht leisten, Bericht ihm erstatten, das, was sie also an Arbeit geleistet hatten, was es für Probleme gab, was es für einen Fortschritt gab, ja, all diese Dinge, die damit also dann verbunden sind. Und hier wird uns also eine organisatorische Struktur beschrieben, die vor mehreren tausend Jahren stattgefunden hat und eine jahrtausendalte Disziplin und Strukturierung stattgefunden hat, die wirklich bemerkenswert ist. Und wir lernen daraus also auch, dass Islah, das Gutmachen, das Reformieren, das Erziehen, das zum Fortschritt bringen, dass all das nicht mit Chaos passiert. Ja, das ist nicht die Sunna von Allah und das ist hier nur ein Beispiel dafür, dass solche Dinge nicht im Chaos möglich sind, sondern es muss eine gewisse Ordnung geben, es muss eine gewisse Disziplin geben, damit auch gewisse Dinge effizient und nützlich umgesetzt werden können. Es muss Prioritäten geben, sonst wird immer alles durcheinander durchgeführt werden. Mal wird das Unwichtige überhand nehmen, mal wird das weniger Wichtige überhand nehmen und anderes wird nicht mehr berücksichtigt werden oder sogar vielleicht ganz verschwinden. Mal wird die eine, mal die andere Aufgabe gemacht und am Ende hat man keine richtig gemacht. Und dieses Über- und Untertreiben ist von Allah nicht gemocht. Deswegen muss es Zeitpläne geben, es muss die Arbeit muss fähigen Leuten übergeben werden, die dazu in der Lage sind, das zu tun. Wenn es zu viel ist für die Fähigen, diese Arbeit auszurichten, dann muss das aufgeteilt werden. Dann muss von den Fähigen und die, die Verantwortung haben und vorstehen, muss dann nachgeschaut werden. Wie wurde das, was ich anderen übergeben habe, ausgeführt? Ja, solange das Projekt nicht beendet ist, muss dieserjenige auch hinterherbleiben und muss auch Verantwortung von den anderen abverlangen. Das, was habt ihr mit dem gemacht, was ich euch übergeben habe? Und deswegen muss man erst einen Plan haben, das was möchte ich eigentlich tun, wo, wann und wie, auf welche Art und Weise möchte ich das tun. Ja, dieses, ansonsten ist es leider so, dass man große Träume hat, ja, das ist gar nicht zu verleugnen, große Träume, große Pläne, viel Elan, aber leider wird gar nichts oder vielleicht nur sehr wenig geschafft, weil es einfach keinen Plan, keinen Aufbau, keine Aufteilung, ja, nicht wirklich eine Effizienz in diese großen Träume gebracht wurde. Ja, und wir können vielleicht allgemein mal ganz grob sagen, dass das vielleicht schon ein wenig in der islamischen Welt vielleicht fehlt, weil allgemein üblicherweise vielleicht mehr dem Herz gefolgt wird, der Laune vielleicht mehr gefolgt wird. Ja, wenn die da ist, dann tut man unglaublich viel. Aber wenn man dann keine Lust mehr hat, dann hört man auch ganz abrupt wieder auf und sagt, nee, das bringt nichts oder ich habe ja schon so viel getan. Oder ja, man folgt also nicht weniger einer Verantwortlichkeit, einem Plan, den man auch zu Ende bringen will und auch ehrgeizig verfolgt, sondern eigentlich eher nur vielleicht einer schnell, kurzlebigen Laune. Und deswegen müssen wir uns alle wieder auch erinnern, dass die Aufrichtigkeit da sein muss. Wir tun etwas, weil wir damit Allahs Zufriedenheit einholen wollen und nicht, weil wir davon einen Genuss oder eine Befriedigung unserer eigenen Laune oder Emotionen damit bezwecken. Allah hatte ja mit den Kindern Israels ein Abkommen getroffen und wir beriefen von ihnen 12 Obmänner. Jetzt haben wir die Disziplin, wir haben die Ordnung, jetzt wird effizient gearbeitet. Ja, jeder ist einem anderen wieder verantwortlich und Allah sagte, ich bin mit euch. Wenn ihr das Gebet verrichtet, jetzt sehen wir, ab hier wird die Ibadah wieder angesprochen. Das heißt, einerseits haben wir die Disziplin, die Aufteilung, der Aufbau, alles ist da. Und andererseits aber haben wir die Ibadah, die gottesdienstlichen Handlungen, die auch genauso, wenn nicht sogar mehr, noch wichtiger sind. Ja, das zeigt uns auch, dass wir uns nicht nur zu einer Seite neigen sollen. Ja, wie oft haben wir das schon gesehen, dass manche von uns sind in ihrem professionellen Leben sehr korrekt, sehr perfekt, sehr ehrgeizig, also wirklich mit nichts als perfekt, mit nichts weniger sind sie zufrieden. Aber sobald es um die Rechte Allahs geht, um die gottesdienstlichen Handlungen, dann hat sich ihr Ehrgeiz leider erschöpft. Ja, dann sagen sie, nein, ich tue ja schon so viel Gutes und warum muss ich in diesen Sachen mich noch anstrengen oder ich gebe schon viel Sadaqat und ich helfe Waisenkindern, das alles schön und gut, aber deswegen heißt es nicht, dass wir die Zakat nicht mehr zu entrichten haben. Ja, deswegen hat Allah uns hier nochmal auferlegt, dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, an alle Gesandten glauben und sie unterstützen und helfen. Wie kann man den Gesandten helfen? Den Gesandten hilft man, indem man ihre Aufgabe unterstützt. Das, was sie gebracht haben in die Welt, das zu beschützen, bewahren und das zu unterstützen und weiterzugeben, wofür sie gekommen sind. Ja? Und gebt Allah ein gutes Darlehen. Das ist auch genau das. Wie kann man noch helfen? Indem man von eigener Besitz und wenn wir sogar noch weiter fassen wollen, nicht nur vom Besitz, sondern auch von der eigenen Zeit, von den eigenen Talenten, was auch immer wir geben können. Ja, aber vor allem natürlich auch der Besitz, davon geben für das Weiterkommen der Religion. Ja, wenn das alles da ist, dann sagt Allah, wenn ihr organisiert seid, wenn die Ibadah da ist, der Glauben ist da, das Abgeben und Opfern ist auch da, dann, wenn das ganze Leben danach ausgerichtet ist, dann sagt Allah, ich bin mit euch. Ja, das heißt, dass wir auch nicht nur darauf schauen, wer macht alles mit, ja, oder sind viele mit dabei, sondern nein, dass wir prinzipiell dem folgen, was Allah uns aufertragen hat. Und hier wird also auch diese gemeinschaftliche Arbeit vor allem angesprochen. Ja, die Aufgabe, die der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja auch übergeben wurde, ist ja eine gemeinschaftliche Aufgabe, das Verbreiten des Dienst, der Religion Allahs. Und jeder in diesem gemeinschaftlichen Projekt hat eine verschiedene Bereich oder eine verschiedene Level zu verantworten oder zu unterstützen. Manche sind direkt involviert, manche sind indirekt involviert, manche sind vielleicht vorne zu sehen und viele, viele sind vielleicht hinter den Kulissen und geben und arbeiten und unterstützen und sind um nichts weniger wichtig als die, die vorne vielleicht sichtbar für die Religion arbeiten. Bei jedem, der Lohn jedes Einzelnen ist bei Allah erhalten. Ja, und Allah sagt uns nochmal diese Erinnerung, وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا und haltet allesamt fest, gemeinsam an Allahs Seil. Ja, denn manche Dinge und Aufgaben können wir nur als Gemeinschaft, die kann man alleine nicht bewältigen und kann man alleine nicht schaffen, sondern die schafft man nur gemeinsam als Gruppe, als Gemeinschaft mit Zusammenhalt. Ja, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, dass Allah es liebt, dass wir zueinander, miteinander sind und beieinander stehen, wie eine festgefügte Mauer ist. Ein Stein mit dem anderen. Ja, wie im Koran auch heißt, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ. Allah liebt diejenigen, die auf seinem Weg kämpfen, in einer Reihe, so als ob sie eine fest zusammengefügte Mauer wären. Ja, eine Mauer, eine Wand, die so stark ist, dass andere sich daran anlehnen können. Nicht viele, viele einzelne Steine, die wie ein Haufen zusammenliegen und der eine Stein rollt dorthin und der andere Stein rollt dorthin. Ja, wenn jeder jetzt sagt, nee, ich möchte nur alleine arbeiten, ich kann andere Menschen nicht ertragen, ich will auch keinen teilhaben lassen an dem, was ich tue, dann müssen wir uns merken, alleine sein ist eine Form der Schwäche. Und Schwäche führt nicht nach oben, sondern Schwäche führt nach unten. Ja, die mindert unsere Qualitäten. Ja, und wer auch immer, egal in welchem Bereich, er für diese Religion arbeitet, das kann absolut direkt sein und absolut indirekt sein. Ja, nur durch das Geben definiert und nur durch das Opfern definiert oder nur durch das Motivieren anderer vielleicht sogar definiert. Je nachdem, wie viel jeder von uns tun kann. Jeder hat andere Umstände. Und der Lohn wird für jeden Einzelnen gemäß seiner Aufrichtigkeit und Bemühung sein. Ja, und das Paradies ist unermesslich. Die Größe des Paradieses ist unermesslich und keine Belohnung dort wird uns je langweilig oder zu viel werden. Durcheilt von Bächen. Wer aber von euch danach ungläubig wird, der ist wirklich von rechten Weg abgeirrt. Dafür, dass sie ihr Abkommen brachen, haben wir sie verflucht und ihre Herzen hart gemacht. Allah bewahre uns. Sie verdrehen den Sinn der Worte und sie haben einen Teil von dem vergessen, womit sie ermahnt worden waren. Und du wirst immer wieder Verrat von ihnen erfahren, bis auf wenige von ihnen. Aber verzeihe ihn und übe Nachsicht. Gewiss, Allah liebt die Gutestuenden. Ja, sie wandten sich also ab und brachen diesen Vertrag, erfüllten ihn nicht. Und was ist die Konsequenz davon, wenn jemand sich von diesen Dingen abwendet? Allah sagt, die Herzen werden hart. Und wenn die Herzen erstmal hart sind, dann hat man auch keine Skrupel und keine Bange mehr davor, die Worte Allahs zu verdrehen, zu vergessen, zu vernachlässigen, falsch zu gebrauchen, zu missbrauchen. Ja? Und denk mal, wie passiert das manchmal mit uns? Wir stehen manchmal voller Elan auf und wollen was tun. Jetzt sind wir voll bereit für die Religion, für die Wahrhaftigkeit, für Gerechtigkeit einzustehen. Und dann wird es uns irgendwann zu viel. Und auf jedem Weg sind nun mal auch Hindernisse. Auf jedem Weg sind nun mal auch mehr oder weniger Dornen. Und auf jedem Weg wird es auch immer Leute geben, die man vielleicht schwer ertragen kann. So wie man selber auch manchmal für andere schwer ertragbar ist. Und dann, was passiert? Man wendet sich davon ab. Man verliert die Lust, man bricht das, was man vielleicht versprochen hat. Und was passiert dann? Man verliert jedes Gefühl, jeden Skrupel dafür auch, für die Leute, mit denen man zusammengearbeitet hat, mit denen man gestern noch zusammensaß. Man spricht schlecht über sie, verleumdet sie vielleicht sogar. Ja, und das hat jeder von uns schon, oder die meisten von uns schon, mehr oder weniger schon mal erlebt. Und der Verrat hier ist auch eine Charakteristika von dem Heuchler, der hier auch angesprochen wird. Und diese Krankheit von Heuchelei entsteht hier, laut dieser Ayah auch, vor allem durch das Abwenden von dem Bund mit Allah. Was tut man jetzt? Allah informiert uns hier, dass du wirst das oft erleben und hier ist der Gesandte angesprochen und wir alle sind auch nach dem Gesandten mit angesprochen, dass solche Leute sind um uns herum. Wir wollen jetzt aber für den Dien arbeiten, wir wollen ja was Gutes tun, wir wollen für Gerechtigkeit einstehen. Was ist jetzt zu tun? Soll man diese Leute jetzt aussortieren? Soll man sie ignorieren? Was ist zu tun? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, fa'afu anhum wasfah inna allaha yuhibbul muhsinin. aber verzeihe ihnen und übe Nachsicht. Na, wasfah bedeutet Nachsicht üben, ignorieren, ja, so tun, als ob man nichts gemerkt hat, übersehen, ja, weil es sich einfach nicht ändern lässt. Was ist also das Wichtige? Sich von der eigentlichen Arbeit nicht ablenken zu lassen, ertragen, was man nicht ändern kann und weiter versuchen, auf diesem Weg weiter zu verharren. Und auch mit denen, die sagen, wir sind Christen, haben wir ihr Abkommen getroffen. Aber dann vergaßen sie einen Teil von dem, womit sie ermahnt worden waren. So erregten wir unter ihnen Feindschaft und Hass bis zum Tag der Auferstehung. Und Allah wird ihnen kundtun, was sie zu machen pflegten. Jetzt sehen wir also noch eine weitere Konsequenz und wir lernen daraus und hüten uns davor, dasselbe zu tun. Eine weitere Konsequenz von dem Brechen des Bundes mit Allah, des Abkommens mit Allah ist was? Eben haben wir gelesen, die Härte der Herzen. Und jetzt heißt es, wir erregten unter ihnen Feindschaft und Hass bis zum Tag der Auferstehung. Ja, wer sich von Allahs Bund und seinem Buch und Offenbartem abwendet, unter diesen Menschen wird Allah Feindschaft und Hass erregen. Allah möge uns alle bewahren. Ja, die Herzen kommen nicht zusammen. Man hat so viel Abneigung gegen jemanden, der auch Muslim ist und auch deine Religion teilt, aber hier und da andere Meinungen vertritt als du. Da spürt man manchmal solche Abneigungen, wie vielleicht sogar für die, die Allahs Dien ganz verleugnen, noch nicht mal für die vorhanden ist. Ja, und das ist ein Problem und das ist Realität, das gibt es. Und Allah erklärt hier, das entsteht durch dieses Verhalten mit dem Abkommen Allahs. Was ist dann die Lösung? Die Lösung ist dann, die Menschen zurück zu der Lehre Allahs zu holen. Ja, und angefangen immer mit uns selber. O Leute der Schrift, unser Gesandter ist nunmehr zu euch gekommen, um euch vieles von dem klarzumachen, was ihr von der Schrift verborgen gehalten habt. Und er verzeiht vieles. Gekommen ist nunmehr zu euch von Allah ein Licht und ein deutliches Buch. Warum verbargen sie einen Teil von dem? Ja, weil, wir hatten es ja schon oft jetzt, unter anderem, weil sie sonst um ihre Stellung fürchteten. Dass, nee, wenn wir das jetzt sagen, dann sind wir ja nicht mehr diejenigen, die Ahl al-Kitab und gebildet und schriftkundig sind und müssen anderen folgen. Und das war einfach, unter anderem, gab auch andere Gründe, einfach zu viel für sie zu leisten. Mit dem Allah diejenigen, die sein Wohlgefallen folgen, die Wege des Heils leitet und sie aus den Finsternissen hinaus mit seiner Erlaubnis ins Licht bringt und sie zu einem geraden Weg leitet. Das ist eine ganz große Regel hier. Wer den Wohlgefallen Allahs folgt, wohin wird er sie leiten? Die Wege des Heils wird er sie leiten. Ja, also keine Feindschaft mehr, kein Hass mehr untereinander, sondern heraus aus den Finsternissen, mit Allahs Erlaubnis, ins Licht, auf den geraden Weg und die Wege des Heils. Wenn nochmal was? Wenn man den Wohlgefallen Allahs folgt, nicht den eigenen Wohlgefallen. Nicht dem Wohlgefallen der eigenen Gruppe oder Clique oder Sekte oder was auch immer, oder eigenen Vorväter oder was auch immer, sondern in all dem sucht man, was wird Allah wohlgefällig sein. Und das ist die oberste Priorität, das Wohlgefallen Allahs. Und dann wird Allah das auch einem gewähren, diese Wege des Heils auf ihnen gehen zu dürfen. Ungläubig sind ja diejenigen, die sagen, Allah ist ja Al-Masih, der Sohn Mariams. Sag, wer vermag denn gegen Allah etwas auszurichten, wenn er Al-Masih, den Sohn Mariams, seine Mutter und all diejenigen, die auf der Erde sind, vernichten will? Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist. Er erschafft, was er will und Allah hat zu allem die Macht. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Die Juden und Christen sagen jeweils, wir sind Allahs Söhne und seine Lieblinge. Sag, warum bestraft ihr euch dann für eure Sünden? Ja, also dieses Verständnis von, dass man zu einer auserwählten Gruppe gehört und dass man aufgrund dieser Herkunft auserwählt ist und besonders ist, dieses Konzept ist absolut gegen dem, was uns gelehrt wurde. Wir sind alle die Kinder Adams. Keiner ist seiner Herkunft gemäß besser oder schlechter als andere, sondern das, was in unseren Herzen ist und was unsere Taten aussagen, wird letztlich aussagen, was Allah von uns hält. Ja, das ist ein rassistischer Gedanke, zu sagen, dass weil ich zu dieser und dieser Gruppe, Volk, Nation, Hautfarbe gehöre, deswegen bin ich aufgrund dieser Herkunft besser als andere. Ja, das ist Rassismus, das ist vorurteilsbehaftetes Denken, das ist niedere Gesinnung und das ist etwas, was einen gläubigen Menschen nicht geziemt, solch eine Art und Weise oder Ideologie zu pflegen. Nein, vielmehr seid ihr menschliche Wesen von denen, die er erschaffen hat. Er vergibt, wem er will und er straft, wen er will. Und Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist und zu ihm ist der Ausgang. O Leute der Schrift, unser Gesandter ist nunmehr zu euch gekommen, um euch nach einer Unterbrechungszeit in der Reihe der Gesandten Klarheit zu geben. Also eine Zeit lang gab es keine Gesandten von Allah und in dieser Zeit ist natürlich dann Verderben entstanden und Korruption der ursprünglichen Glaubenslehre. Und deswegen, um Klarheit zu geben, damit ihr nicht etwa sagt, zu uns ist kein Frohbote und kein Warner gekommen. Nun ist ja ein Frohbote und ein Warner zu euch gekommen und Allah hat zu allem die Macht. Und als Musa zu seinem Volk sagte, O mein Volk, gedenkt der Gunst Allahs an euch, als er unter euch Propheten einsetzte und euch zu Königen machte und euch gab, was er niemanden anderen der Weltenbewohner gegeben hat. Ja, Königen machte und Propheten gab, das heißt religiöse und auch weltliche Macht euch gab, wie zum Beispiel unter Yusuf a.s., wie zum Beispiel unter Dawud und Suleiman a.s., die auch Propheten waren und auch die weltlichen Führer, Könige, Herrscher ihrer Gemeinschaft gewesen waren. O mein Volk, tretet in das geheiligte Land ein, das Allah für euch bestimmt hat. Und das ist das Land Philistin. Und kehrt nicht den Rücken, denn dann werdet ihr als Verlierer zurückkehren. Ja, die waren ja aus Misr, aus Ägypten, aus der Herrschaft und Knechtschaft Pharaons befreit und gerettet worden und sollten jetzt zurück in ihre Heimat nach Philistin, um dort dann sich zu etablieren und den Dien Allahs zu verbreiten. Sie aber sagten, O Musa, in ihm ist ein übermächtiges Volk, weil zu der Zeit haben dort andere Menschen schon gewohnt, die sehr mächtig waren, sehr stark waren und Bani Israel vor ihnen in Furcht war. Wir werden es gewiss nicht betreten, bis sie aus ihm herausgehen. Wenn sie aus ihm herausgehen, dann wollen wir es gewiss betreten. Zwei Männer von denen, die Allah fürchteten und denen Allah Gunst erwiesen hatte, sagten, tretet gegen sie durch das Tor ein. Wenn ihr dadurch eintretet, dann werdet ihr Sieger sein und verlasst euch auf Allah, wenn ihr gläubig seid. Das heißt, wenn ihr erstmal drin seid, dann wird Allah euch schon das Gelingen geben und ihr werdet schon sehen, dann wird Allah euch auch die Kraft geben und die Dinge für euch so richten, wie es gut ist. Ja, und wir sehen diese zwei Sagen gegen das ganze Volk aus. Das ganze Volk redet auf eine Art und Weise und diese zwei reden die Wahrheit. Ja, ungeachtet dessen, was um sie herum gesprochen wird. Normalerweise sind die Menschen so, dass sie nach dem reden, was alle so sagen. Ja? Wie ein Echo sind wir manchmal. Ja? Was man so hört, das sagt man dann auch. Ohne wirklich selber nachzudenken oder auch für die Wahrheit einzustehen. Ja, aber das sind hier, wer das lebendige Herz hat, der wird Wahrheit sprechen und auch bei der Wahrheit stehen, wo immer er kann. Geht doch erstmal in die Stadt rein. Es ist eure Heimat. Wenn ihr geht und es versucht, vielleicht werdet ihr es schaffen. Und oft ist es mit der menschlichen Psyche so, dass wir uns selber negative Botschaften geben. Ja, ich schaffe das nie. Ich werde das niemals schaffen. Das ist viel zu schwierig. Lieber mache ich das nicht. Ja, das ist wie mit dem Fasten im Ramadan. Besonders wenn es im Sommer die Langtage sind, dann denken die meisten von uns, bevor es soweit ist, dass, oh, dieses Jahr wird es besonders schwer werden. Ich weiß nicht, wie ich dieses Jahr das überhaupt schaffen soll. Aber wenn es dann da ist und wir uns alle fest vornehmen, dass nein, es ist Ramadan, wir müssen fasten. Ja, wir müssen es wenigstens versuchen zu fasten. Und wenn wir es dann nicht schaffen und krank werden oder es nicht aushalten, dann hat Allah uns auch Erleichterung gegeben. Ja, aber wir versuchen unser Bestes. Und was passiert? Am Ende von Ramadan sagen wir alle, wir haben nicht gemerkt, wie der Monat vorbeigegangen ist. Ja, oder habt ihr schon mal gehört, dass jemand am Fasten gestorben ist? Nein, also das sind Sachen, man muss sich auch manchmal wirklich selber auch die Entschlusskraft und die feste Absicht haben und etwas sich nicht nehmen lassen und nicht der eigenen Faulheit und Schlappheit zum Opfer fallen. Ja, und wir sollen uns fragen, was sind das alles für Dinge, die mich nicht das Beste tun lassen, was möglich wäre? Ja, und jetzt kann man natürlich auch anfangen, die Umwelt zu beschuldigen. Ja, die Umwelt lässt mich nicht, die Umwelt ist dies, die Umwelt ist mir zu schwer. Aber in der Umwelt ist es immer auch meistens so, dass die unterdrückt werden, die auch schwach sind. Die Starken, die machen ihren Weg. Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr allgemeine Aussage. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Aber im Allgemeinen ist es so, dass der Stärke besitzt, Entschlusskraft besitzt, seinen Weg auch irgendwie auch machen wird. Und diese zwei sagen also solche großen Worte und sind die einzigen unter ihrem Volk, die so eine Einsicht besitzen. Und woher nehmen sie ihre Kraft? Yakhafun, sie fürchten Allah. Das ist eben der Unterschied. Sie fürchten Allah und nicht die Menschen. Die anderen machen es genau umgekehrt. Sie fürchten die Menschen und haben die Furcht vor Allah darunter gemacht. So ist es oft im Koran, dass Allah uns erinnert, فَلَا تَخْشَوْهُمْ فَخْشَوْنِي. So fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich. Ja, und wir sind auch manchmal leider ein bisschen da, haben eine Doppelmoral, dass da, wo unser Interesse liegt, da sind wir oft auch sehr unbeeindruckt und haben keine Furcht, weil wir unbedingt unser Interesse verfolgen möchten. Ja, deswegen liegt es auch irgendwo an der Aufrichtigkeit Und auch natürlich an der Mangel an Furcht vor Allah.